Übung 2. Beispiel. Haben Sie schon oft Pizza gegessen? Ich esse nie Pizza. Ich esse nie Pizza. Ich esse nie Pizza. Und jetzt Sie. Haben Sie schon oft Pizza gegessen? Ich esse nie Pizza. Haben Sie schon oft Wodka getrunken? Ich trinke nie Wodka. Haben Sie schon oft Filme gesehen? Ich sehe nie Filme. Haben Sie schon oft den Lehrer gefragt? Ich frage nie den Lehrer. Haben Sie schon oft telefoniert? Ich telefoniere nie. Haben Sie schon oft die Rechnung bezahlt? Ich bezahle nie die Rechnung. Haben Sie schon oft Freunde getroffen? Ich treffe nie Freunde. Haben Sie schon oft in der Klasse geschlafen? Ich schlafe nie in der Klasse. Haben Sie schon die Hausaufgabe gemacht? Ich mache nie die Hausaufgabe.